Blick nach vorne und nicht zurück. Das hat dein Vater dir gesagt. Vergiss das früher, die Vergangenheit. Doch du hast weiter hinterfragt. Du warst nie einer von denjenigen, die immer blind durchs Leben gehen. Ein Verfechter der Wahrheit, ein Idealist, der stets zu Deutschland steht. Und wenn es sein muss, auch allein, allein, stehst du ein fürs Heimatland. Allein, allein, doch wir reichen dir die Hand. Stets aufrecht, du weichst nie zurück. Bleib standhaft jederzeit. Auch bläst dir der Hass tagtäglich entgegen. Meinungsdiktatur, das geht zu weit. Man gibt sich weltoffen, doch der Heimat verschlossen. Mich kotzt sie an ihre Ignoranz. Bei den Problemen des Volkes sieht man weg Nationalintoleranz. Und wenn es sein muss, auch allein.